Am 6. Juli legten die Mitglieder der Vertretungen der Weltgesundheitsorganisation und der Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation in der TVRK zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf den Hügel Mansudae Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor.